1, 2, 1, 2, like, see. Marek, mach dir den Wodka klar. Es ist Ende August und du weißt ja, die Sonne wird bald untergehen. Bis zum Juni werden wir uns nicht wiedersehen. Trink ruhig so viel, wie du willst. Ich flieg dabei nach Arkhangelsk. Sag der Turner einen schönen Gruß. Es wäre nett, wenn du mich nicht besuchst. Den letzten Rubel lass ich dir. Ich brauch ihn nicht und du bleibst hier. Leg ihn in schöne Sachen an, die man in der Tundra so finden kann. Früher war die Welt perfekt, unser Paradies noch kein Haufen Dreck. Mein Sandkorn ist hier nichts mehr wert. Sein, auch ich bin nicht so gern allein. Keine Angst, ich schreibe dir. Vielleicht kommt sogar die Post bis hier. Dann, wenn wir uns wiedersehen, wird alles sicherlich ganz schön. Aus der Großstadt bring ich dir einen fetten Scheck. Und 2 Monate später, dann bin ich wieder weg. Haben wir das verdient?